die Abschleppdienste sich danach richten müssen, was üblicherweise in der Region verlangt wird. Geklagt hatte ein Autofahrer, der 250 Euro zahlen sollte. Der BGH verwies den Fall an die Vorinstanz zurück. Dort muss die Forderung des Abschleppdienstes jetzt neu überprüft werden. Der Ärztemangel macht sich in Teilen Deutschlands immer stärker bemerkbar. Fast jeder vierte Haus- und Facharzt will in den kommenden 5 Jahren seine Praxis abgeben. Der Ärztemonitor zeigt, 3/4 der Mediziner, die einen Nachfolger suchen, finden keinen. Der Patientenbeauftragte Laumann nannte die Entwicklung bei den Hausärzten besorgniserregend. Hurricane Arthur hat den Menschen an der US-Ostküste einen verhagelten Nationalfeiertag beschert. Zwar gab es keine größeren Schäden, aber für den Abend wurden zahlreiche Feuerwerke abgesagt. Am schlimmsten wurden die Touristeninseln der Outer Banks in North Carolina getroffen. Dort waren zeitweise zehntausende Haushalte ohne Strom. Hitradio Ohr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert von der Euroschival. Europamesse des Pferdes. Vom 23. bis 27. Juli. Messe Offenburg. Euroschival. Da muss ich hin. 3:07. Guten Abend, liebe Autofahrer. Keine Staus, keine Blitzer. Kommen Sie gut und sicher an Ihr Ziel. Und viel Spaß jetzt mit Charlie 2000. Hitradio Ohr. Hitradio Ohr. Einfach näher dran. Schalt das Radio an, Charlie ist dran. Er legt die allerschönsten Singles auf. Oh Mann, da steh ich drauf. Er ist mein DJ-Leader. Spiel mir noch eins, gib mir den Gnadenstoß. Du machst mich atemlos. Dich hör ich immer wieder. Der macht den besten Sound. Charlie 2000, der ist so gut. Ist ja wirklich total abgefahren. Das kann man wohl sagen. Abschalten verboten. Break down! Just like that. This is international. Big Mega Radio Smasher. Let the beat rock.

in the club. Party rock. Party rock. Would you go to bed with me? Shake that. Party rock. I find you very attractive. Das ist ein richtiger Fußballfreitag heute. Hallo Nachtschwärmer. Am Freitag ist die Hölle los. Wochenende alle am Stadion. Los, geht auf. Wochenende! Ich will durch! Freitag. It's Friday!

Aller guten Dinge sind drei. Und genau deshalb gibt es jetzt die Apotheke Haas dreimal in Offenburg. Somit sind wir immer in Ihrer Nähe, wenn Sie uns brauchen. Freuen Sie sich auf kompetente Beratung und tolle Angebote mit unseren neuen Aktionskarten. Apotheke Haas, dreimal in Offenburg. Zeit, Farbe zu bekennen. Hitradio Ohr präsentiert das Farbgefühle-Festival am 12. Juli auf der Rennbahn Iffezheim. Mit dabei Wat At mit seinem Nummer 1 Hit Changes. Karten gibt es bei Highscore in Offenburg. FKK Club Lanzarote. Lanzelot im Industriegebiet. Ja, kenne ich. Und unter uns? Für mich die perfekte Entspannung in der Mittagspause. Edel, anonym, sauber, tolle Frauen. FKK Club Lanzelot in Offenburg-Elgersweier. FKK-Lanzelot.com weckt den Mann in dir. 20 filles sexy t'attendent tous les jours au Club Lancelot Offenburg. Zone industrielle Elgersweier. Sur internet fkk-lancelot.com. Du willst es doch auch. Pizza, Pasta, Wraps und knackfrische Salate von Hallo Pizza. Offenburg 923-966 oder auf hallopizza.de. Ja, servus. Da spricht der Kölner aus dem Wiener Kaffeehaus Mozartl. Das ist für einen Gast aus Berlin, der sich gerade so echauffiert hat. Dabei hat er nur einen Berliner Pfannkuchen bestellt. Worauf ich mein, dass das bei uns Palatschinken heißt. Und er grantig wird, weil er eigentlich einen Kropfen hätte wollen. Und ich mein zu ihm, das ist was Süßes. Und er, süßen Schinken, will ja erst recht nicht. Und ist rausgestürmt. Bitte, da hätte ich jetzt noch eine Frage. Was haben Sie sich eigentlich unter unserer Kaffeespezialität großer Brauner vorgestellt? Mit Radio erreichen Sie immer die Richtigen. Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Fußball, Fußball, immer nur Fußball. Hat denn niemand was mit Fahrrad? Doch, der Mountainbike-Leckerbissen am Hausacher Tannenwald. Jetzt am Samstag und Sonntag. Nachwuchs-Mountainbike-Meisterschaften. Am Start Welt-, Europa- und mehrere deutsche Meister. Die Nachwuchs-Mountainbike-Meisterschaften des Skiclub Hausach. Jetzt am Wochenende. Sportlich unterstützt von Linkradquadrat in Gengenbach. B33, Ausfahrt Strohbach. Jeden Tag freu ich mich so drauf, denn durch dich lebe ich völlig auf. Deine Show macht mich so ganz und gar high. Die ist cool und so schräg, ich bin immer dabei. Hey, Charlie, du ziehst mir runter bis in den Zehen. Charlie, du bist wie ein extra starker Kaffee. Charlie, Charlie 2000. Da bin ich wieder, Nachtschwärmer, hallo. Are you ready for the first sensation DJ 2011? Make some noise! Are you ready? DJ Russo! I wish that I could be like the cool kids, cause all the cool kids, they seem to get it. Really her style.

wir feiern den Sieg der deutschen Mannschaft. Die volle Ladung Irrsinn, die fette Packung Wahnwitz und feiern bis zum Filmriss. Aber sowas von Bioink. Wir machen gerade hier Auto Corso Spezial. Einer der meistgespielten Songs. Die letzten Tage, ja? Aber das sind alles Spezialsongs, nicht der normale. Nur für euch nach Schwärmer. Aber hallo, wen haben wir denn da? Jetzt kommt der grelle Wahnsinn. Wer stinkt hier nach Knoblauch? Charlie. Wahrscheinlich nicht von dieser Welt. Hey yo, they can never make me hate you. Even though what you was doing wasn't tasteful. Even though you out here looking so ungrateful. I'ma keep it moving, be classy and graceful. I told them it's no friends in the game, you ain't learned that yet. All the bitches you came over, don't burn that yet. Niggas want respect, but niggas ain't earned that yet. Self-righteous and entitled, but they swearing on a Bible that they love you. And really, they no different from all your rivals. But I still don't wish death on them, I just reflect on them. I believe that life is a prize. But to live doesn't mean you're alive. Don't worry about me. Pills and potions. Where are the places? The anger, but I still love you. Pills and potions. Where are the places? Can't stand it, but I still love you. You and support you when it's beneficial. I'ma forgive, I won't forget, but I'ma dead the issue. Soon as you out the niggas' lives is when they start to miss you. They see you doing good, now it's kinda hard to dish you. Niggas be sick when they remember all the bad they wished you. Niggas be mad when they can't come and live lavish with you. But I sped off in the Benzy. I see the envy when I'm causing a frenzy. So I pop pills for them. Cop creeps in the hills for them. I believe that life is a prize. But to live doesn't mean you're alive. Don't worry about me. Pills and potions. Where are the places? The anger, but I still love you. Pills and potions. Where are the places? Can't stand it, but I still love you. Frische Spaß. Er ist da, der echte Sommer. Just

up when September ends. Die doofe Witze-Ecke. Once again, like we did when spring began. Ja, dafür ist jetzt höchste Zeit. When September. Die Frau zur Freundin, schau mal, da, sie stehen am Zaun miteinander und tratschen. Da kommt mein Mann, da unten die Straße auch mit einem Blumenstrauß. Da muss ich heute Abend wohl wieder die Beine breit machen. Darauf die Freundin, wieso, habt ihr keine Vase? Ja. Ah nein, ja, einen haben wir noch. Beim Vaterschaftsprozess begleitet die beste Freundin die junge Mutter. Der Richter fragt sie, haben Sie auch eine Ladung bekommen? Nein, mich hat er nur geküsst. Ja, ja. Mich hat er nur geküsst. Das klang so bedauerlich, ha? Hier ist die Party ins Wochenende, Nachtschwärme. Und es geht weiter hier. Ja. Aufhören. Aufhören. So eine Frechheit. Okay, und was sagt uns das? Diese Show ist Mist. Staying Alive, Bee Gees. Little John on De La Soul. 20.38 Uhr am Freitag. Das war ein Witz? Oder es soll ein Witz gewesen sein, ha? Al, ich hab ja jetzt ganz genau... Ja. Ich hab ihm nochmal den Witz verklickert. Mit einem Blumenstrauß, wo die zwei Nachbarinnen da gewartet haben. Er hat das nicht gerafft. Ach ja, ist selten doof. Das war ein Witz? Oder es soll ein Witz gewesen sein, ha? Ja, aber du verstehst nicht. Hey! Voll abgefahren! Was? Hundertprozentige Aussicht auf Wochenend und Sonnenschein und alle machen Schweinereien. Was für ein Albtraum. Jetzt kommt die Werbung. Ja,

absolute Siegerstimmung hier. Nachtschwärmer, wie sieht's bei euch aus? Hey, Edelweiss. Ich wollte jetzt mitsingen, hab's Mikro noch offen gehabt. Ja, und vorher, als das Spiel vorbei war, da ging's ja rund. Schrei vor Glück. Ja, so war's hier. Mama mia. Super Jungs, super. Der Sommer ist da. Yeah. Sonne, Meer, Strand. It's summertime. 20 Uhr. Da ist wieder alles drin, hä? Was heißt ich? Adele, Felix, Madonna und noch ein paar andere. Deine Party. Und der Hunger ist gegessen. Deine Freunde. Eure Brausch. Kaplöder Scheiß. Hit Radio Ohr. Einfach näher dran. I'm

Das ist der Sound der 90er. Del Parque. Das ist der Sound der 90er. alles total aus der 90er Nachtschwärmer. Voll krass. Hallöle. A broadcasting station. Ja, immer noch 90er Spezial und bei mir stresst es sich. Ecuador, ja. L, größter Damenschuhverkäufer aller Zeiten. Ich habe ihm verboten, noch ein zweites Sixpack zu holen. Was bist du denn mit der Hacke dicht, Herr? Uns pinkelt keiner ungestraft ans Bein. Komm, das kannst du deinem Beruf nicht antun. Seit es die Menschen gibt, gehören Weiber und Schuhe zusammen. Einmal Schuhe, immer Schuhe. Ja, ja. Sei ganz ruhig, so ist es. Wir feiern heute, wir feiern das Ergebnis, wir feiern den Freitag. Blockbuster am Freitag. Heiß auf den Freitagabend. Freitag. Oh, das ist sowas von abgefahren. Hollende, ich dreh durch. Party. Hey, mach mal lauter. Sofort. Am Freitag. Hallo, Nachtschwärmer. Heute Abend. Party. Absolut durch. durchgeknallt. Nichts für Weicheier.

super. Gleich 22 Uhr. Immer freitags ab 19 Uhr ist der liebe Charlie hier bei Hitradio. Ist der Gaga? Ja, das kannst du laut sagen. Gut drauf. Freitagabend bei Hitradio. Gaga. Oh Mann, ja, das ist scharf. Wo ist er denn? Also gleich kommt's wieder. Okay, das ist klar, das ist New Order. Aber was kommt jetzt? Das hätte ich ja nicht geglaubt, ha? Lana Del Rey. Gone. gehe mal da rein. Da wird gerade gesprochen. Mal hören. Ne? 20 vor 9, 20 vor 9, 20 vor 10 ist schon. Mann. Das ist 49. Und wenn ich den Wagen heute auch noch von innen. Ja, aber der meint, was. Mann, ich verstehe kein Wort hier. Wenn ich heute noch von innen reinigen will, also mit einem Staubsauger, weil meine Frau braucht den Schraubstück um 10. Und wenn ich mir also noch vor dem 10 noch mal reinigen will, dann muss ich jetzt eine Runde nach Hause fahren, ne? Also wenn ich noch von innen sauber machen will, das ist vielleicht massiv drin. Also wenn ich den noch mal von innen reinigen will, dann muss ich jetzt also quasi weg schon, weil ich glaube, ich fahre heute für die Frühjahr, ne? Ja, danke schön. Das ist ja stinklangweilig. Ihre Nachbarn haben sich beschwert. Ihre Musik ist viel zu scheiße. Los, auflegen. Even brighter than the moon.

several ways. My Gadeas went, we took the holiday with all our friends. There was a time to relax and let your worries behind. Exactly 7 weeks, but something crossed my mind. It was the sign of the time we never forget. One morning, our parents kicked us out of a bed. We told them it was stupid, don't play the fool. But the answer was shut, you got to go to school. You are the moves like Jagger. I've got them moves like Jagger. I've got them moves like Jagger. I want a holiday. I've screwed the lot. The only thing in school, the only thing I've got. That's where Sparrow stole me. I better go. That's where hanging on the street. In the street, get so. In about rocks, what happened to you? I told them it's my life and I know what I'm doing. I saw it in school. I thought I'd never stay. You give me 7 weeks again. I need my holiday. Summer Holiday am Freitagabend. Und diese Sendung ist natürlich immer live. Das ist ja ganz klar nach Schwemmer. Wann hört dieser Albtraum auf? Kein Alkohol und keine Therapie kann das hier wieder gut machen. Sein Gesicht. Was hier jetzt gebraucht wird, ist ein kleiner Stimmungswechsel. Ton ab! Trying gnadenlos. Geht voll ab. Oh, jetzt habe ich einen Titel, den habe ich, glaube ich, selten mal laufen lassen. Company B. B. Aus den 80ern. Klar. Und die, der Song ist leicht Freestyle-mäßig angehaucht. I'm gonna make you mine. King, king, king, king, king, king, king, king. So, jetzt kommt der meistgespielte Song, der zurzeit überall läuft. Vokal erstmal. Kann es nicht sein. King, king, king, king, king. Denk an die Tage, die hinter uns liegen. King, wie lang wir Freude und Tränen schon teilen. King, king, king, king, king. Hier geht jeder für jeden das Feuer. Im Regen stehen wir niemals allein. King, king, king. Ein Hoch auf uns und auf dieses Leben und auf den Moment, auf uns und der immer bleibt. Ein Hoch auf uns und auf jetzt und ewig und auf einen Tag Unendlichkeit. Ja, Borani Spezial. Wir haben Flügel schwer, ewig treu, vergolden. It's coming home.

letzte Cowboy auf dieser Welt. We have contact with unidentified flying object, over. Wir wollen Women, put your drinks up. You did it again, homie. There's no stopping us. Turn the sound up. Let's go. Put your drinks up. Put your hands up. All the people up in here, put your hands up. Turn the sound up. Fill the round up. All the bad bitches in the club. Zeit 1-0 für Brasilien. Partyfreitag. Ein ganz besonderer Tag. Aber sonst sind wir freitags natürlich auch immer lustig. Hey, ja. Jetzt werden die Knöpfe gedrückt, dass es nur so knallt. Anschnallen, festhalten. Oh yeah. Na los, die Power-Taste. Gloss on my lips, lips. A man on my hips, hold me tighter than my Darion jeans.

Also bei einem muss ich mich auch bedanken, bei meinem Freund Al Bundy, dem größten Damenschuhverkäufer aller Zeiten. Al, dass du dich heute so zurückhältst. Ich hatte ihm ja gesagt, er darf nur ein Sixpack heute trinken, Bier. Hat er tatsächlich gemacht, das wundert mich. Frag mal, was passiert ist. Was ist heute passiert? 16 grauenhaft lange Stunden Schuhverkaufsqualen. Oh nein. Das Letzte, woran ich mich erinnern kann, ich knie und warte auf eine Frau, die gleich aus den Nähten platzt. Das Erste, was sie dir als Schuhverkäuferlehrling sagen, ist, wenn du eine Dicke im Sessel hast, schau niemals nach oben. Ich habe nach oben geschaut. Das Nächste, was ich weiß, ist, dass ich durchdrehte. Das machst du doch immer. Say, kids, what time is it? Du musst dir Spaß gönnen. Du musst dein Leben genießen. Wochenende! Ich will durch! Saufen! Geil! Ich nehme einen Drink, einen Cocktail und was zum Saufen, bitte. Hey, das ist wirklich gut. I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancers? My sign is vital. My hands are cold. And I'm looking for the answers. Are we human or are we dancers? Pay my respects to grace and virtue. Send my condolences to good. Give my regards to soul and romance. They always did the best they could. And so long to you taught me everything I know. Wave goodbye, wish me well. You gotta let me go. Are we human? Or are we dancers? My sign is vital. On the Killer Spezial. Hallo nach Schwimmer im zweiten Radioland. Hey.